Sprecher, Kriegsberichter Ernst Otto Hieke. Ort, Gefechtsstand eines Kampfgruppenkommandeurs im Abschnitt A. Datum, 20. Februar 1945. Kennwort, Berlin ist bereit. Wir haben in diesen Tagen die einzelnen Gefechtsstände der Berliner Verteidigungsabschnitte besucht. Überall herrschte ein lebhaftes Treiben und eine zielstrebige Arbeit, die eben nur ein Ziel kennt. Wenn der Bolschewik kommt, wenn unsere vorsorglichen Verteidigungsmaßnahmen eines Tages zum Tragen kommen sollten, dann soll sich auch der Feind an der Reichshauptstadt die Zähne ausbeißen. Es ist schon eine gute Mischung in der Mannschaft, die hier zur Verteidigung ihrer Heimatstadt bereitgestellt ist. Der Hitlerjunge mit der körperlichen Beweglichkeit und Leistungsfähigkeit und der Volkssturmmann mit den Kampferfahrungen aus zwei Weltkriegen.